Der oberste Führer der Partei des Staates und der Armee Koreas, Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, besichtigte wiederum die Baustelle der Ryomyong-Straße. Kim Jong-un, der in aller Frühe auf der Baustelle eintraf, blickte mit einem hellen Lächeln auf die Straße mit hellen Lichtern in der Dunkelheit und meinte dabei voller Freude: Am Tage sieht die Straße herrlich aus. Auch in der Dunkelheit sei sie sehenswert. Wenn die Straße mit bunten Beleuchtungsanlagen ausgestattet werde, würde sie unbeschreiblich malerisch und faszinierend wirken. Er begab sich an mehrere Orte der Baustelle und informierte sich dabei ausführlich über die Bauarbeiten. Dabei sprach er wie folgt: Durch die Lösung der wissenschaftlich-technischen Frage für das Fliesen im kalten Wetter sei das Fliesen der Außenwände des 70-stöckigen Wohnhauses in kurzer Zeit perfekt beendet worden. Es sehe hervorragend aus. An den sonnigen Stellen seien die Solarpanels installiert worden, die einerseits Strom erzeugen und andererseits der Ausschmückung des Gebäudes dienen. Es sei eine gute Idee. Sowohl das Revier für Hochhäuser als auch das Revier für mehrstöckige Wohnhäuser in der Ryomyong-Straße haben ihre Eigenarten. Die Ryomyong-Straße, wo diese beiden Reviere miteinander perfekt harmonieren, sei ein Vorbild und Muster der Straßen im modernen Baustil. Er fuhr fort: Ihm schweben die fröhlichen Gesichter der Bewohner der Ryomyong-Straße vor Augen. Er habe der Bevölkerung versprochen, bis zum Tag der Sonne den Bau der Ryomyong-Straße fertigzustellen. Wenn er denke, dass er sein Versprechen halten und der Bevölkerung größere Freude bereiten könne, fühle er sich ganz froh. Man solle trotz aller Schwierigkeiten alle Sachen erledigen, die der Bevölkerung Freude bereiten und ihre Interessen achten. Danach stellte Kim Jong-un die Aufgaben für die Fertigstellung des Baus der Ryomyong-Straße. Er betonte, die Ryomyong-Straße, die mit der großen Triebkraft der Selbsthilfe und eigenen Stärkung gebaut werde, widerspiegele die Konzeption der Partei der Arbeit Koreas dazu, trotz der bösen Stürmanöver der USA und der feindseligen Kräfte, um jeden Preis eine starke Stadt aufzubauen. Sie zeuge von der Macht der einmütigen Geschlossenheit von Partei und Massen, veranschauliche die sozialistische Zivilisation und demonstriere die unerschöpfliche wirtschaftliche Potenz von Südkorea. Sie erkläre vor aller Welt, dass die TVRK all ihre Vorhaben durchsetzen und auf ihre eigene Weise ein schönes Leben schaffen könne, was die anderen beneiden würden. So werde die Ryomyong-Straße als eine Sehenswürdigkeit der Ära der Partei der Arbeit Koreas in Ruf stehen. Bis zum Tag der Sonne habe man nur 30 Tage. Er appellierte erneut an alle Erbauer dazu, bis zum Endziel vorwärts zu stürmen, dadurch die Ryomyong-Straße als ein monumentales Bauwerk der Ära der Partei der Arbeit Koreas hervorragend zu bauen und die unbesiegbare Macht des sozialistischen Korea nachhaltig zu demonstrieren. Bei der Besichtigung der Straße wurde Kim Jong-un von Fang Byung-so, Kim Jong-kwan und Ma Won-jin begleitet.